Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister soll zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Menos, wir müssen uns auf die anderen Teams vorbereiten, damit niemand so beim Turnier an uns vorbeizieht. Oh, ja, Trainer, aber wir sind Weltmeister, ne? Ist doch quasi auch sowas wie Meister von dem Europa, ne? Bescheuert, ey. Lukas, beherrsche dich. Wir dürfen die Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, nicht, dass am Ende so der Spanier gewinnt oder der Italiener oder der Franzose. Thomas, sag du den anderen bitte mal, was wir besprochen haben zum Thema auf dem Titel ausruhen. Ja gut, so wir beim FC Bayern sagen immer, wenn man nicht gewinnt, dann war es halt nur der Training. Thomas, das ist kein Training. Das ist die EM. Vielleicht ist es aber gar keine EM, sondern... Neuer Fresse! Olli, gut, dass du da bist. Sag doch du bitte mal der Mannschaft, dass man sich nach einem Titelgewinn nicht zu sehr ausruhen darf auf seinen Lorbeeren, sondern dass da auch ein bisschen Unsicherheit dazugehört. Ah, hä? Unsicherheit? Was soll denn das sein? Nie gehört. Nein, Leute. So, ich raste aus. Stellt euch mal vor, nicht ihr wäret Weltmeister, sondern der Holländer hätte die WM gewonnen. Was glaubt ihr denn, was der Holländer an eurer Stelle machen würde? Was würde der Holländer machen, wenn der die WM gewonnen hätte? Sehr klar. Der würde die PlayStation ausmachen und ins Bett gehen. Je suis Jürgi.